Von den Wohltaten, viertes Buch, 30 bis 35. 30. In gewissen Fällen will ich aber auch nicht in Abrede sein, dass ich auch Undankbaren geben werde, andern zuliebe, sowie bei der Bewerbung um Ehrenstellen mancher Nichtswürdige vermöge seiner edeln Abkunft den Vorzug hat vor emporstrebenden Männern, die aber keine Ahnen haben. Nicht ohne Grund achtet man das Andenken an erhabene Tugenden heilig, und es bekommen mehrere Lust, sich um das Vaterland verdient zu machen, wenn die Beliebtheit der Vaterlandsfreunde nicht mit ihnen dahin sinkt. Was hat Cicero, den Sohn, zum Konsul erhoben, als dass er seines Vaters Sohn war? Was hat noch nicht so lange her Cinna vom feindlichen Lager hinweg zur Konsulwürde erhoben, was den Sextus Pompeius und andere Pompeianer? Was anders als die Größe eines einzigen Mannes? Denn diese war einst so gewaltig, daß auch sein Sturz die Seinen alle hoch genug hinaufhob. Was hat kürzlich den Fabius Persicus, einen Mann, dessen Kuss dem Gebete eines rechtschaffenen Mannes wohl gar hinderlich sein müßte, zur Priesterwürde in mehr als einem Kollegium erhoben? Was anders als ein Verrucosus und Allobrogicus und jene 300, die dem Angriffe der Feinde eine einzige Familie entgegenstellten? Das ist unsere Pflicht gegen Verdienste, dass wir sie nicht nur, solange sie uns vor Augen stehen, sondern auch dann noch ehren, wenn sie aus unserem Anblicke verschwunden sind. Gleichwie solcher Männer Werk ist, dass sie nicht nur eines Zeitalters Segen sind, sondern ihre segensvollen Taten auch hinter sich zurücklassen, so müssen auch wir nicht nur ein Menschenalter lang gegen sie dankbar sein. Der eine hat große Männer erzeugt, mag er sein, wer er will, er hat Anspruch darauf, dass wir ihm Gutes tun. Hat er uns doch solche gegeben, die wirklichen Anspruch darauf haben. Der andere ist von trefflichen Vorfahren entsprossen, sei er, wer er sei. Die Seinen seien ihm Schutz und Schirm. So wie unfreundliche Gegenden durch den Sonnenschein heller werden, so soll das Licht ihrer Vorfahren einen Glanz zurückwerfen auf kraftlose Enkel. 31. Ich will hier mein Liberalis die Götter rechtfertigen. Man pflegt nämlich manchmal zu sagen, was hat denn die Vorsehung gedacht, dass sie einen Arideus zum Königtume erhob? Wie? Ihm, meinst du, sei es gegeben worden? Seinem Vater war's gegeben und seinem Bruder, das heißt, ihm um seines Vaters und Bruders willen. Warum hat sie einen Gaius Caesar Caligula zum Herrn des Römerreiches gemacht? Einen nach Menschenblut dürstenden Menschen, der solches vor seinen Augen mit einer Gier strömen ließ, als ob er's mit dem Munde auffangen wollte. Wie? Ihm also, meinst du, war dieses Reich gegeben? Nein, Seinem Vater Germanicus war's gegeben und seinem Großvater und Urgroßvater und andern nicht minder herrlichen Männern vor ihm, wenn sie auch im Privatstande und ohne höher als andere zu stehen ihr Leben hinbrachten. Wie? Als du, o Vorsehung, den Mamercus Scaurus Konsul werden ließest unter Tiberius, wusstest du da etwa nicht, daß er die monatliche Reinigung seiner Dirnen mit offenem Munde auffing? Hat er denn selbst ein Geheimnis daraus gemacht? Hat er denn für einen reinen Menschen gelten wollen? Ich will dir eine Äußerung von ihm gegen sich selbst erzählen, von der ich mich erinnere, daß sie überall herumkam, ja in seiner Gegenwart angeführt wurde. Zu Pollio Asinius, als dieser einst auf dem Bette lag, hatte er, sich eines garstigen Ausdruckes bedienend, geäußert, er wolle ihm tun, was er lieber sich tun ließe. Und da er bemerkte, daß derselbe die Stirn runzelte, sprach er: Habe ich etwas Unheilvolles gesprochen, so komme es über mich und mein Haupt. Das erzählte er selbst als seine Worte. Und diesen vor aller Welt schamlosen Menschen hast du zu den Phasen und auf den Richterstuhl gelangen lassen? Freilich, du dachtest an jenen alten Scaurus, Marcus Aemilius Scaurus, den ersten der Senatoren, und da tat es dir wehe, daß ein Sprößling von ihm im Staube liegen sollte. 32. Was die Götter betrifft, so sehen sie wahrscheinlich dem einen um seine Eltern und Voreltern willen manches nach, dem andern, weil aus seinen Enkeln und Urenkeln und späten Nachkommen einmal etwas werden wird. Denn aufgedeckt liegt vor ihnen die Reihe ihrer Werke und die Kunde aller Dinge, die durch ihre Hände gehen werden, ist ihnen stets offenbar. Für uns entwickelt sich alles im Verborgenen, und was uns wie vom Himmel gefallen vorkommt, das tritt ihnen als Fügung ihrer Vorsehung, als etwas längst Bekanntes hervor. Diese da, spricht die Vorsehung, sollen Könige sein, weil es ihre Vorfahren nicht waren, weil dieselben statt der höchsten Gewalt Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit übten, weil sie nicht den Staat sich, sondern sich dem Staate zu eigen machten. Diese sollen den Zepter führen, weil irgendein edler Mann ihr Urahn gewesen, dessen Gesinnung größer war als sein Stand, der unter Bürgerzwisten, weil es so dem Gemeinwesen frommte, lieber unterliegen, als obsiegen wollte. Es konnte ihm so lange nicht vergolten werden, aus Rücksicht gegen ihn werde nun jener ein Fürst des Volkes, nicht um eigener Kenntnis und Kraft willen, sondern weil jener es verdient hätte an seiner Statt. Dieser ist von ungestaltetem Körperbaue, widerlich anzuschauen, ein Spott seines Fürstenschmuckes. Nun wird's über mich hergehen, nun wird es heißen, ich sei blind und überlegungslos und wisse nicht, wo ich das, was den Obersten und am höchsten Gestellten gebührt, hingebe. Allein ich weiß wohl, dem gebe ich's, und für einen andern trage ich damit eine alte Schuld ab. Da ist einer, und wer weiß von ihm, der entzieht sich ganz dem Ruhme, welcher ihm folgt, der geht mit derselben Miene in Gefahren hinein, mit der man sonst von Gefahren zurückkommt, der machte nie einen Unterschied zwischen seinem und des Staates Eigentum. Wo, fragt ihr, ist dieser Mann, und wer ist er, und woher stammt er? Das wisset ihr nicht, aber bei mir sind die Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben genau geführt. Ich weiß schon, was ich einem jeden schuldig bin. Dem einen bezahle ich nach langer Zeit erst, dem andern zum Voraus. Alles, wie es die Umstände und Verhältnisse meines Haushaltes in der Welt mit sich bringen. 33. So geschieht es wohl, dass ich zuweilen einem Undankbaren dies oder jenes gebe, aber nicht um seinetwillen. Wenn du aber, entgegnet man, nicht weißt, ob er dankbar sei oder undankbar, wirst du warten, bis du es weißt? Oder wirst du die Gelegenheit, ihm eine Wohltat zu geben, nicht vorübergehen lassen? Zuwarten, das kostet Zeit, denn schwer ist's, wie Plato sagt, einem Menschenherzen auf den Grund zu kommen. Nicht warten aber ist Unbesonnenheit. Darauf erwidern wir, wir warten nie so lange, bis uns die Sache vollkommen gewiss ist, denn die Erprobung der Wahrheit ist gar sehr schwierig, sondern wir lassen uns von dem leiten, was wahrscheinlich geschehen wird. Diesen Weg geht all unser Tun. So streuen wir Samen aus, so gehen wir zu Schiffe, so ziehen wir in den Krieg, so treten wir in die Ehe, so entschließen wir uns zur Erziehung unserer Kinder. Und der Erfolg von dem allen ist ungewiss. Glauben wir, von irgend etwas gute Hoffnung fassen zu können, so verstehen wir uns dazu. Denn wer sichert dem Seemanne Gedeihen zu, dem Schiffer einen Hafen, dem Krieger Sieg, dem in die Ehe Tretenden ein züchtiges Weib, dem Vater wohlgeratene Kinder? Wir gehen dem nach, wozu uns vernünftige Überlegung nicht Gewissheit hinzieht. Willst du zuwarten und nichts tun, als was wohl gelingen wird, nichts anrühren, bevor es als richtig erprobt ist, so unterbleibt alles Tun, und das Leben steht still. Treibt mich Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht Gewissheit, zu diesem oder jenem an, so will ich demjenigen eine Wohltat erweisen, dessen Dankbarkeit mir wahrscheinlich ist. 34. Es wird, entgegnet man weiter, mancher Umstand eintreten, dass sich ein Schlechter bei dir einschleicht statt eines Guten, und ein Guter dir missfällt, als wäre er ein Schlechter. Denn trüglich ist der Schein, dem man traut. Wer leugnet das? Aber ich weiß nichts anderes zu finden, wodurch sich mein Urteil bestimmen lassen sollte. Das ist die Spur, auf der ich der Wahrheit nachgehen muß. eine zuverlässigere habe ich nicht. Ich werde mir angelegen sein lassen, mit möglichster Sorgfalt zu prüfen und mich nicht rasch dafür zu entscheiden. Möglich ist's ja auch im Treffen, dass meine Hand durch einen Fehldruck mein eigenes Geschoss auf den Kameraden richtet und ich des Feindes schone, als wäre er einer von den meinigen. Allein das wird fürs erste selten geschehen und fürs zweite ohne meine Schuld, denn meine Absicht ist's doch, den Feind zu treffen, den Mitbürger zu schützen. Wenn ich weiß, dass einer undankbar ist, so werde ich ihm freilich keine Wohltat geben. Aber er hat sich eingeschlichen, er hat sich geltend zu machen gewusst. Da bin ich nicht schuld daran, wenn ich gebe. Ich habe ihm ja gegeben als einem, der dankbar sei. Wenn du versprochen hast, fragt man, du wollest eine Wohltat geben und du gewinnest später die Überzeugung, es sei ein Undankbarer, wirst du dann geben oder nicht? Tust du es, so begehst du mit Bewusstsein einen Fehler, denn du gibst einem, dem du nicht geben solltest. Gibst du nicht, so ist's in der Hinsicht Unrecht, weil du einem nicht gibst, dem du's doch zugesagt hast. Da wankt denn doch eure Konsequenz und jene stolze Behauptung, dass der Weise nie eine Handlung bereue, nie verbessere, was er getan habe und seinen Entschluss nie ändere. Allerdings ändert der Weise seinen Entschluss nicht, wenn alles so bleibt, wie es war, da er ihn fasste. Darum beschleicht ihn auch niemals eine Reue, weil unter den gegebenen Umständen nichts Besseres zu tun war, als was geschehen ist, nichts Besseres zu beschließen, als beschlossen ward. Übrigens wird er sich nie zu etwas verstehen, außer mit der Verwahrung, wenn nichts eintritt, was ein Hindernis macht. Darum behaupten wir, es gehe ihm alles vonstatten, und es komme nichts anders, als er's dachte, weil er sich's vorausdenkt, es könne etwas eintreten, was seinen Bestimmungen zuwiderläuft. Nur Unkluge sind so zuversichtlich, als ob sie sich vom Schicksale etwas Gewisses versprechen dürften. Der Weise bedenkt, dass es zwei Seiten hat. Er weiß, wie sehr man sich verrechnen kann, wie unzuverlässig Menschengeschick sei, wie vieles unsern Planen im Wege stehe. Das Unentschiedene und Schwankende des Geschickes hat er mit steter Aufmerksamkeit im Auge und bei dem bestimmtesten Entschlusse das Unbestimmte des Erfolges. Die Verwahrung aber, ohne die er sich für nichts entscheidet, ohne die er nichts beginnt, sichert ihn auch hier. 35. Ich habe eine Wohltat versprochen, freilich nur auf den Fall, dass nicht etwas einträte, weshalb ich sie nicht geben dürfte. Denn wie ist's wohl, wenn das Vaterland für sich zur Gabe verlangt, was ich einem zugesagt habe? Wenn ein Gesetz erscheint, dass keiner das tun soll, was ich meinem Freunde zu leisten versprochen hatte. Ich habe dir meine Tochter zur Ehe versprochen. In der Folge hat sich gezeigt, dass du ein Ausländer bist. Mit einem Auswärtigen darf ich nicht in ein solches Verhältnis treten. Da sind mir dieselben Verhältnisse ein Schutz, die es mir verbieten. Mein Wort brechen und den Vorwurf des Wankelmutes auf mich laden, würde ich nur dann, wenn ich, während alles so bliebe, wie es bei meinem Versprechen war, doch nicht halten würde, was ich versprach. Im andern Falle gibt mir jede Veränderung die Freiheit, die Sache aufs Neue zu überlegen, und meines Wortes bin ich quitt. Ich habe meinen gerichtlichen Beistand zugesagt, in der Folge hat sich's offenbaret, daß aus dieser Rechtssache ein rechtlicher Nachteil für meinen Vater entstehen sollte. Ich habe versprochen, eine Reise ins Ausland mitzumachen, aber ich erhalte die Nachricht, der Weg sei durch Straßenräubereien unsicher. Ich wollte dir meine Dienste weihen, aber die Erkrankung meines Sohnes, die Niederkunft meiner Gattin, hält mich ab. Soll man mit seinem Versprechen Wort halten, so muß alles so bleiben, wie es beim Versprechen war. Kann es aber eine größere Veränderung geben, als wenn ich in Erfahrung bringe, dass du ein schlechter und undankbarer Mensch seiest? Was ich dir in Voraussetzung deiner Würdigkeit gab, das werde ich dir versagen, wenn du's nicht wert bist, und ich habe dann erst noch Ursache, auf dich böse zu sein, weil ich hintergangen worden bin.